Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's. Schumacher. Box. Jetzt muss alles gut gehen. Schumacher 20 Sekunden vorn. 80 Liter nachgetankt. 3, 4, 5,5 Sekunden und Schumacher ist wieder im Rennen. Schumacher ist Weltmeister.